Wenn unsere Falsifikate aber keine praktischen Fälschungen darstellen können, so muss ihre Entstehung auf eine gelehrte Aktion zurückgeführt werden. Betrachtet man die merkwürdig schwankenden Angaben in den Königsnamen, so ist bei der Wahl der Herrscher in den beiden Papstprivilegien und dem Chartolar eine bestimmte Absicht und Methode unverkennbar. Man merkt es deutlich, wie der oder die Fälscher bemüht sind, alle drei Herrscher zu ihrem Recht kommen zu lassen, wie sie aber ängstlich vermeiden, sich auf einen festzulegen. Darum erwähnen sie in der Urkunde Benedikts Lothar und Ludwig, nennen in dem Nikolausdiplom Karl und lassen im Chartolar alle drei zusammen erscheinen. Nur keine präzise, eindeutige Festsetzung, sondern alles in einem trüben Flusse erhalten. So ist es nicht Zufall, dass die eine Urkunde zwei, die andere einen und das Chartolar alle drei Herrscher bringt, sondern die Verteilung der Rollen ist mit voller Absicht getroffen worden. Ein derartiges Verfahren charakterisiert die gelehrte Fälschungsaktion, und zwar die universale Aktion, die mit Erdichtungen arbeiten muss, weil ja echte Vorlagen, die dabei als Ausgangs- und Richtpunkt hätten dienen können, nicht vorhanden waren. Weil in unserem Falle die Fantasie bei der Abfassung der Urkunden eine so ungewöhnliche und unverständliche Rolle gespielt hat, müssen wir schließen, dass echte Unterlagen nicht zur Hand waren und dass solche auch nicht erreichbar waren. Eine Schlussfolgerung, die aber wieder durch die Tatsache hinfällig wird, dass die gelehrten Fälscher doch nach echten Vorbildern geschaffen haben müssen, da eben die Urkunden in anderer Hinsicht ganz kanzleimäßigen Habitus zeigen. Wir stoßen auf unauflösliche Widersprüche, die sich nur durch die eine Annahme beseitigen lassen: Unsere Falsifikate sind Ausflüsse der universalen Fälschungsaktion. Bei der universalen Geschichtsdichtungsaktion nämlich ist der anscheinend unvereinbare Widerspruch, nämlich einesteils sklavische Abhängigkeit an eine echte Vorlage, anderenteils gänzliche Außerachtlassung jeder echten Unterlage und freie Erdichtung, eine gewöhnliche, ja eine regelmäßige Begleiterscheinung der Fälschungsunternehmung. Es muss eben während des ganzen Verlaufes der universalen Aktion der ganze Bestand der bereits erdichteten Überlieferung behandelt werden, als sei er echt. Die gewaltige Schwierigkeit der Aufgabe lässt jedoch ein völlig fehlerfreies Verschlingen der unzähligen Fäden in der etappenweise aufzubauenden Fantasiehandlung nicht zustande kommen, sodass bei jedem Zweifelsfalle die Fälscher wohl oder übel versuchen mussten, die schadhafte Stelle in der Pseudogeschichte so gut es ging zu verdecken. Das häufigst angewandte Mittel zur Verkleisterung des Schadens bestand in der Zweideutigkeit, Vieldeutigkeit der Angabe, in der absichtlichen Kompliziertheit und Verschleierung, in einer pythischen Ausdrucksweise, ja in der bewussten Anwendung sich widersprechender Angaben über Ereignisse, Personen, Daten. Die Benediktur-Urkunde an sich und in Verbindung mit dem Nikolausprivileg und der Abschrift im Berliner Chartolar ist ein Musterbeispiel des lavierenden, mit absichtlich zweideutigen und sich widersprechenden Angaben operierenden Fälschungsverfahrens. Zahlreiche weitere Beispiele dieser Art werden wir noch kennenlernen. Ungemein häufig stoßen wir auf zwei sich schroff widersprechende Darstellungen eines und desselben Ereignisses in der literarischen Überlieferung, in Chronik, Jahrbuch und so weiter, und zwar in dem nämlichen Werke. Ein bereits erzählter Bericht erscheint in demselben Werk noch einmal an anderer Stelle, aber das zweite Mal mit mehr oder weniger starken Varianten. Die historische Forschung hat für diese auffallende Erscheinung immer die eine billige Erklärung auf Lager. Es liegt Unaufmerksamkeit, Versehen, Flüchtigkeit des Verfassers bzw. Abschreibers vor. Mit dem wundervoll nichtssagenden Schlagwort Flüchtigkeit in Konkurrenz mit Halbidiotismus kann man allerdings solche Rätsel mühelos lösen oder vielmehr, wie wir sehen werden, nicht lösen. Welches ist nun der wunde Punkt der Pseudogeschichte, das Loch der Überlieferung, das durch unsere drei Urkunden gestopft werden sollte? Das Schwanken in den Königsnamen führt uns auf die Spur. Es ist etwas faul in der fränkischen Königsgeschichte, und zwar an der Stelle, an der man eine Verwirrung, ein Scheitern der Fälschungsaktion förmlich voraussehen kann. Es handelt sich nämlich um die Epoche kurz nach der Teilung des Reiches Karls des Großen, das heißt um die Anfänge der Nationalgeschichte Frankreichs, Deutschlands und Italiens. Wenn in dieser gefährlichen Etappe der Fälschungsaktion, in der erstmalig nationale Tendenzen in der Fälschergenossenschaft eine Rolle zu spielen begannen, unter der französischen, deutschen, italienischen Sektion nicht bis ins Kleinste und Subtilste eine Einigung und Übereinstimmung erzielt werden konnte, dann musste es kommen, wie es denn auch tatsächlich gekommen ist. In diesem Kapitel des großen Geschichtsromans gerieten die Fäden der Handlung in eine merkliche Verwirrung. Es ist nun von größter Bedeutung, ob es möglich ist, für diese Verwirrung in der fränkischen Geschichte, die ihren Ausdruck in den schwankenden Angaben der Herrschernamen findet, weitere Belege beizubringen. Und das ist in der Tat möglich. Zweitens, in der Handschriftengruppe B der Fuldaer Annalen, der Jahrbücher, wird eine Gesandtschaftsreise des päpstlichen Legaten Arsenius zu den karolingischen Königen zweimal erzählt, aber das zweite Mal mit bedeutenden Abweichungen in den tatsächlichen Angaben. Einmal wird es als Aufgabe des Arsenius bezeichnet, Ludwig den Deutschen mit Lothar II. Und Ludwig von Italien auszusöhnen. Das andere Mal tritt für den zuletzt genannten Karl der Kahle ein. Nach Hellmann soll hier, natürlich, ein Missverständnis eines Abschreibers vorliegen, der eine Korrektur des ersten Berichtes entweder vom Rande her oder von besonderen Einlagen, wo wir sie uns ursprünglich denken müssen, in den Text gelangen ließ. Wir wollen uns einmal an die Stelle dieses so flüchtig arbeitenden Kopisten versetzen. Vor ihm liegt ein Exemplar der Fuldaer Annalen, aus welchen er jetzt den Gesandtschaftsbericht abzuschreiben hat. Am Rande steht eine Ludwig von Italien betreffende Korrektur. Der Kopist übersieht in seiner Flüchtigkeit diese Korrektur und schreibt den Bericht ab, ohne die Randnotiz zu beachten. Als er dann bereits noch viele weitere Seiten abgeschrieben hat, entdeckt er zufällig beim Zurückblättern die vorher übersehene Korrektur und kommt nun auf einen genialen Einfall. Nicht etwa, dass er Ludwig durchstreicht oder ausradiert, um Karl dafür einzusetzen. Nein, er schreibt den ganzen Bericht mit Berücksichtigung der Korrektur an der späteren Stelle, bei der er eben angelangt ist, noch einmal ab. Doch Hellmann legt selbst auf diese erste Erklärung nicht allzu viel Wert und meint, die Korrektur kann auch auf einem Einlageblatt gestanden haben. Unser unaufmerksamer Kopist hat also schon einmal den Arsenius-Bericht ohne die Korrektur abgeschrieben und ist schon mit seiner Abschreibearbeit weit vorwärts gekommen, da fällt ihm plötzlich das Einlageblatt mit der vermerkten Korrektur in die Hand. Natürlich muss auf der Einlage vermerkt sein, auf welche Seite des Werkes sich die Korrekturnotiz bezieht. Beispielsweise muss da gestanden haben, in dem Arsenius-Bericht ist Ludwig von Italien zu streichen und dafür Karl der Kahle zu setzen. Was tut der schlaue Kopist? Beileibe nicht das Naheliegende, das einzig Richtige, das, was jeder vernünftige Mensch in solchen Falle tun wird, nämlich in dem schon geschriebenen Bericht die Berichtigung anbringen. Nein, er schreibt den ganzen Gesandtschaftsbericht an der Stelle, bei der er eben angelangt ist, das heißt also auch noch zu einem falschen Jahre, noch einmal ab.